Ja, Traumpiraten. Ihr seid das Meer für mein Schiff. Und das war in all den Jahren ein wahnsinnig geiles Gefühl. Ich konnte so sein, wie ich bin. Ich brauchte euch nie irgendwas vorspielen. Ihr habt mich einfach so angenommen. So ein bisschen verrückt. Manchmal vielleicht ein bisschen zu laut. Aber manchmal eben auch ganz leise. Ich bin richtig glücklich damit, heute hier zu stehen nach 20 Jahren und immer noch sagen zu dürfen, Traumpiraten, bei uns haben Gefühle keine Schwelle. Die Sonne steht am Horizont und du stehst neben mir. Und ich hab Angst, dass ich heute Nacht an dich mein Herz verlier. Deine Lippen kommen mir ganz nah und ich halte still. Und ich weiß nicht, wie lang ich mir noch sage. Traumpiraten, sing! Die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich für dich fühle, zeig ich nicht. Tausendmal hast du mich berührt und jetzt ist es passiert. Doch die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich wirklich denk, verschweige ich. Sonst wüsstest du von mir, ich sehne mich nach dir. Die Bars klebt, die Stühle sind schon lange hochgestellt. Doch das mit dir war bestimmt der längste Tanz der Welt. Du kamst aus dem Nichts der Sommernacht. Ich weiß nicht, was geschah. Nur ein